R.I.P. Rap in Perfektion. Mit T-Shock, dem Blow und dem Mikrofon. Alle Hände hoch und lass die Bude beben, beben. Und wenn wir morgen sterben, sehen wir uns im nächsten Leben, leben. Das ist Rap in Perfektion. Mit T-Shock, dem Blow und dem Mikrofon. Alle Hände hoch und lass die Bude beben, beben. Wenn wir morgen sterben, sehen wir uns im nächsten Leben. Ein T, ein H, ein R, O und N, Mann. Die Thronfolge sind am Start, das muss man doch erkennen, Mann. T-Shock und Blow, die beiden Models aus dem Norden. Es ist Zeit für R.I.P., also spitzt eure Ohren. Tag für Tag schreibe ich Zeilen, ich habe immer Bock zu reimen. Rap in Perfektion und ich werde immer weiter fallen. Wir machen, was wir wollen, scheiß nach anderen Meinungen. Hast du nichts zu tun, dann bezahl bei dir doch Zeitungen. Oh ja, ist doch klar, Rap in Perfektion, der Grund, warum wir sitzen auf dem Thron. Wir sind hübsch und tight, kommen steht zu zwei. Thronfolge, Lives und Chase und Kite auf Tape. Wir machen R.I.P., besser denn je, keine Angst. Es tut nicht weh, los schreit alle. Hey! Alles was wir brauchen ist ein Beat. Fang dann gleich an mit R.I.P. wie man sieht. Bestandene Beat, bestandene Rap, sie sind nicht weg, wir waren nie weg. Das ist R.I.P. Rap in Perfektion. Mit T-Shock, dem Blow und dem Mikrofon. Alle Hände hoch und lass die Bude beben, beben. Und wenn wir morgen sterben, sehen wir uns im nächsten Leben, leben. Das ist Rap in Perfektion. Mit T-Shock, dem Blow und dem Mikrofon. Alle Hände hoch und lass die Bude beben, beben. Und wenn wir morgen sterben, sehen wir uns im nächsten Leben. Ich hab so ein großes Zepter aus 25 Blättchen und ich schaff es nicht alleine und T-Shock muss mit mir mitdrehen. Ja, das wird er schon verstehen und wenn wir das Ding sehen, ja, dann rauchen wir und rauchen wir, ja, das finde ich genehm. Es ist gar kein Thema, denn wir sind Grashopper, das Ding, das ist schon aufgeraucht, mach mal neuen Port, klar. Kriegen nicht genug vom Gras, wie ihr von den Todfolgern. Wir wissen, das ist unser Tod, ihr könnt uns gerne folgen. Wir sind für Bier und Gras, machen High und machen Spaß, also inhalier Ton, voller Shit. Ist wie Bon, rauchen und Schwanz gebrochen, stellen John gedreht. Das Herz vor Freude biebt, gleich wird abgehebt, ich will nichts anderes machen. Nur noch kiffen und mit meinem Homie lachen. Jetzt ist es gleich 9, das wird die Nachbarn freuen. Denn geil, ich komm, mein Homie Blow, der Rap für jede Stufe. Ne Strophe, als wär er in der Stadt der Philosophe. Das ist R.I.P. Rap in Perfektion. Mit T-Shock, dem Blow und dem Mikrofon. Alle Hände hoch und lass die Bude beben, beben. Und wenn wir morgen sterben, sehen wir uns im nächsten Leben, leben. Das ist Rap in Perfektion. Mit T-Shock, dem Blow und dem Mikrofon. Alle Hände hoch und lass die Bude beben, beben. Und wenn wir morgen sterben, sehen wir uns im nächsten Leben. Ein CD, 7 Türme, ein Holz, ein Tor. Zwei Leute, Thronfolger, bitte treten sie hervor. Wir tun, was wir müssen, ja, wir folgen der Prophezeiung. Wir präsentieren unser Ding und wir sagen unsere Meinung. Gib mir mal schnell ein H und ein L. Lübeck ist so tight, glaubt mir, wenn ich es euch vertell. Hier gibt es Rap in Perfektion von früh bis spät. L.A. ist am Start und jeder weiß, dass hier was geht. Oh Mann, ihr kennt L.A. noch nicht. Komm, wir zeigen es euch aus unserer Sicht. Horst und Tor bei Nacht und Mondschellicht. Ja, Mann, die Stadt der 7 Türme, der kleinen Gassen. Du stehst auf Nordisch, dann wirst hier auch reinpassen. L.A. direkt am Meer gelegen. Will hier bis zum Ende leben, werde meiner City selbst die Schattenseiten vergeben. Vom Burgtor bis zum Mürk wird vom Thron ausgeguckt, tragen unsere Kronen als Schmuck. Das ist R.I.P. Rap in Perfektion. Mit T-Shock, dem Blow und dem Mikrofon. Alle Hände hoch und lass die Bude beben, beben. Und wenn wir morgen sterben, sehen wir uns im nächsten Leben, leben. Das ist Rap in Perfektion. Mit T-Shock, dem Blow und dem Mikrofon. Alle Hände hoch und lass die Bude beben, beben. Wenn wir morgen sterben, sehen wir uns im nächsten Leben. Das ist R.I.P. Rap in Perfektion. Mit T-Shock, dem Blow und dem Mikrofon. Alle Hände hoch und lass die Bude beben, beben. Und wenn wir morgen sterben, sehen wir uns im nächsten Leben, leben. Das ist Rap in Perfektion. Mit T-Shock, dem Blow und dem Mikrofon. Alle Hände hoch und lass die Bude beben, beben. Und wenn wir morgen sterben, sehen wir uns im nächsten Leben.